Eines schönen Tages spürst du Tür, dass sie einen Platz, kein Eines Tages hast du kein Zuhause mehr und brauchst nur Nacht, ein ganzer Mensch zu sein. Eines Tages packst du deine Sachen, du hast Angst, du gehst kaum fort. No short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man.